Damals musste ich mich entscheiden und ich habe es getan. Ich musste etwas ändern, sonst hätte ich mich festgefahren. Verdammt, alles war für den Arsch. Ich war ganz unten, Mann. Als ich merkte, meine Ex kann echt jeder bunzen, dann kam eine neue Frau. Ich verliebte mich erneut, einfach nur mit ihr reden. Hat mich jedes Mal gefreut, jeden Tag mehr verbunden. Jeden Tag ein Stückchen mehr, Schritt für Schritt kamen wir uns näher. Dann bin ich zu Hause rausgeflogen und ich war sicher. Erstmal muss ich mich zurückhalten, denn ich war mir klar, dich zieh ich nicht mit da rein, du hast was Besseres verdient. Und so ist es auch gekommen, du hast dich erneut verliebt. 4 Monate danach sehen wir beide uns dann wieder und du willst drüber reden. Du sagst, du willst den Kontakt wieder, ich versuch ihn aufzubauen, doch du lässt mich links liegen. Darauf kam ich gar nicht klar und hab dir diesen Text geschrieben. Verrat mir, wer bist du? Ich kenn dich nicht mehr. Die Frau, die mir viel bedeutete, bist du nicht mehr. Ich hab dir wieder mal ein Lied geschrieben und ich lasse es dir hier. Doch du kannst mir glauben, auch ich hasse mich dafür. Verrat mir, wer bist du? Ich kenn dich nicht mehr. Die Frau, die mir viel bedeutete, bist du nicht mehr. Ich hab dir wieder mal ein Lied geschrieben und ich lasse es dir hier. Doch du kannst mir glauben, auch ich hasse mich dafür. So eine schöne Zeit, sag mir, willst du sie jetzt abstreiten? Heute sind deine Worte für mich wie verbale Backpfeifen. Was hab ich dir getan und was hab ich falsch gemacht? Was Falsches gesagt oder bloß falsch gedacht? Wer doch gelacht? Du kamst zu mir, ich hatte damit abgeschlossen, doch jetzt sitz ich hier. Ich habe dir gemailt und ich hab dich angerufen, doch du bist nie rangegangen, wie oft soll ich's noch versuchen? Du sagst, du vermisst mich und lässt mich dann links liegen. Jetzt bist du wieder fest im Kopf, bist du jetzt zufrieden? Ja, ich denk an dich und kann dich nicht vergessen. Doch irgendwann, denk ich, ist das Thema auch für mich gegessen. So viele Frauen, ich muss es doch auch so schaffen. Doch irgendwie, verdammt nochmal, kann ich dich nicht loslassen. Geh aus meinem Kopf, lass mich zufrieden. Erst wenn ich dich vergessen hab, kann ich mich erneut verlieben. Verrat mir, wer bist du? Ich kenn dich nicht mehr. Die Frau, die mir viel bedeutete, bist du nicht mehr. Ich hab dir wieder mal ein Lied geschrieben und ich lasse es dir hier. Doch du kannst mir glauben, auch ich hasse mich dafür. Verrat mir, wer bist du? Ich kenn dich nicht mehr. Die Frau, die mir viel bedeutete, bist du nicht mehr. Ich hab dir wieder mal ein Lied geschrieben und ich lasse es dir hier. Doch du kannst mir glauben, auch ich hasse mich dafür. Und wie ist es jetzt zwischen uns? Es ist eiskalt, der letzte Hoffnungsschimmer weg und ich fühle mich scheiß alt. 1000 Leute um mich rum, doch ich fühle mich allein. Wenn du es so besser findest, soll es wohl so sein. Und wenn du jetzt glücklich bist, wird es auch so bleiben. Vieles kann ich unterdrücken, über den Rest werd ich schreiben. So entstehen solche Texte und weil ich nicht stören will, sag ich dir, sag bloß nichts mehr, weil ich es nicht hören will. Mein Leben geht weiter auch ohne dich. Verpiss dich von mir, denn ich brauch dich nicht. In meinen Augen bist du nicht mehr besser als sie. Meine Ex, diese, auch sie bessert sich nie. Mir ist klar geworden, dass du mir zu schlecht bist. Du hast doch meine Nummer, also meld dich, wenn du echt bist. Egal wie es jetzt gerade ist, mit dir war es schlimmer. Egal was mir die Zukunft bringt, ich bin der Gewinner. Verrat mir, wer bist du? Ich kenn dich nicht mehr. Die Frau, die mir viel bedeutete, bist du nicht mehr. Ich hab dir wieder mal ein Lied geschrieben und ich lasse es dir hier. Doch du kannst mir glauben, auch ich hasse mich dafür. Verrat mir, wer bist du? Ich kenn dich nicht mehr. Die Frau, die mir viel bedeutete, bist du nicht mehr. Ich hab dir wieder mal ein Lied geschrieben und ich lasse es dir hier. Doch du kannst mir glauben, auch ich hasse mich dafür.